Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Babaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. In dem uns wohlbekannten kleinen gallischen Dorf bricht ein wundervoller neuer Tag an. Die Vögel singen und die Kinder eifern mit ihrem unschuldigen Spiel den Gebräuchen der Erwachsenen nach. Kommt, geht woanders spielen, Kinder. Die Frauen des Dorfes sind sehr beschäftigt. Sie müssen ein großes Mahl vorbereiten, denn heute ist ein wichtiger Tag. Das Jahresfest von Ergovia. Vergesst nicht, dass der Festtag diesmal was ganz Besonderes ist. Wir haben Freunde eingeladen, die sich im Kampf gegen die Römer ausgezeichnet haben. Ich möchte, dass alles tadellos ist, wenn sie eintreffen. Angefangen bei euch. Kapiert, ihr beiden? Seine kleine Kröte hat zu meinem Sohn gesagt, ich würde verfaulte Fische verkaufen. Wer ist hier eine kleine Kröte? Schluss jetzt! Während im Dorf der Gallier die letzten Vorbereitungen für das große Fest stattfinden, sind auch die Römer im befestigten Lager Babaorum nicht untätig. Die Legionäre dort sind in Reih und Glied angetreten und bereit zum Abmarsch. Sie warten nur auf den Befehl von Centurio Parfulus. Also, alles fertig? Jawohl, Centurio. Wird aber auch Zeit. Dann vorwärts Marsch! Aber leise, wenn ich bitten darf. Der Ausflug der Legionäre von Babaorum endet allerdings schon am Tor des Lagers, da unerwarteter Besuch auftaucht. Ein römischer Sonderbeauftragter mit einem schwer bewachten Gefangenen. Stillgestanden! Kamerad, ich bin mit einem Auftrag unterwegs. Wir kommen von weit her. Ich bitte dich um Quartier für diese Nacht, bevor die Reise weitergeht. Ja, wir wollten gerade losziehen. Losziehen? Wer? Wohin? Wir gehen alle weg. Zum Manöver, ins Hinterland. Und das Lager ist dann ganz verlassen? Nun, ja. Gehen wir, Centurio? Worauf warten wir noch beim Jupiter? Es ist schon spät. Ja, also dann tut mir leid. Das nächste Mal meldet euch vorher an. Ave, gehen wir. Niemand geht hier nirgendwo hin. Ich reise im Sonderauftrag von Prätor Crassus Vampus, dem Gouverneur von Korsika. Ich verlange eine Erklärung für diese verdächtige Hast. Wenn's euch nichts ausmacht, Centurio, gehen wir schon voraus und ihr kommt danach, ja? Nein, oh nein, es macht mir was aus. Kommt mit in mein Zelt. Und ihr anderen wartet auf mich. Es dauert nicht lang. Eilig zerrt Centurio Parfulus den Sonderbeauftragten in sein Zelt, um ihm die Lage zu erklären. Die verdächtige Hast der Legionäre von Babaorum hat, wie könnte es anders sein, mit den Galliern zu tun. Heute ist der Jahrestag der Schlacht von Gergovia. Und zur Feier dieses Tages pflegen die Bewohner des benachbarten gallischen Dorfes, alle umliegenden römischen Garnisonen zu überfallen. Was? Und das lasst ihr euch gefallen? Aber natürlich nicht. Zur Abschreckung verlassen wir das Lager und ziehen ins Manöver. Ach, seid ihr soweit, Centurio? Die Kameraden werden nämlich schon unruhig und... Sind die denn tatsächlich so schlimm, die Gallier? Ui. Ja, ist ja egal. Ich trage jedenfalls die Verantwortung für den Transport eines verbannten Korsen. Also bleibt er diese Nacht hier im Lager. Du und deine Garnison... Seid Cäsar gegenüber für den Mann verantwortlich. Ich hol ihn morgen früh wieder ab. Morgen? Und wohin gehst du heute? Zum Manöver. Wohin denn sonst? Aber das kannst du uns doch nicht antun. Die Gallier werden uns einzeln massakrieren. Und wenn sie erst sehen, dass wir einen Gefangenen hier haben, werden sie... Ave, Kamerad! Und vergiss nicht, dass du Cäsar gegenüber die Verantwortung trägst. In dem kleinen gallischen Dorf ahnt man unterdessen nichts von den jüngsten Entwicklungen im Römerlager Barbarorum. Die Dorfbewohner freuen sich auf das Fest und nehmen freudig ihre Gäste in Empfang, die von weit her angereist sind. Aus der Schweiz. Siebert! Aus Spanien. Costa y Bravo! Pepe! Aus England. T-Fax! Civic Boss! Oh, 5 Uhr T-Fax! MACD für 2 Fix! Relax! Und auch Schönfix aus Lugdunum, Kneippix aus Massilia, Normalfix aus Gescoribate und Alkoholix der Averna nehmen am Festmahl der Gallier teil. Während die Damen des Dorfes Kochrezepte und Modetipps mit den Gattinnen der Angereisten austauschen, erinnern sich die Männer an ihre Heldentaten. Den spinnerten Römern haben wir es aber gegeben, wa? Als gute Gastgeber sind die Gallier selbstverständlich nicht nur um das leibliche Wohl ihrer Gäste besorgt. Nein, die Feierlichkeit soll auch ein wenig Unterhaltung bieten. Guckt mal nach, wie weit die Römer sind, Kinder. Ich würde unseren Gästen gern eine kleine Rauferei bieten. Ja, aber am Jahrestag von Gergovia verstecken sie sich doch normalerweise. Dabei könnten sie so schön mit uns feiern. Die spinnen, die Römer. Asterix und Obelix folgen dem Befehl ihres Chefs und machen sich auf den Weg zu den umliegenden Römerlagern. Aber sowohl Laudanum als auch Aquarium und Kleinbonum sind wie ausgestorben. Wie wollen die Römer aber auch unsere Freunde werden, wenn sie genau an dem Tag verschwinden, an dem wir sie verhauen möchten? Versuchen wir es noch im Barbarorum. Wenn da auch keiner ist, müssen wir halt was anderes mit unseren Gästen spielen. Hör mal! Also, Centurio, dieser Kerl kommt einfach daher, lädt seinen Ballast ab und verschwindet wieder. Und wir müssen uns jetzt darum kümmern und uns außerdem zusammenschlagen lassen. Und ihr seid damit einverstanden? Ihr wisst ganz genau, dass uns gar nichts anderes übrig geblieben ist. Passt auf, Centurio, ich habe nämlich eine Idee. Ihr bleibt hier und bewacht den Gefangenen. Wir gehen und stoßen zu unseren Kameraden. Und wenn man euch angreift... Ruhe! Wir bleiben. Alle. Die sind da. Die Knaben sind in Ordnung. Wir werden denen was bieten. Die werden es nicht bereuen, dass sie hier geblieben sind. Versprichst du mir, dass du ein paar Römer für unsere Gäste übrig lässt? Aber von den schönsten. Na ja, du weißt doch, mit den Römern ist es wie mit den Austern. Die Kleinen sind oft die Besten. Majestix ist hoch erfreut über die Nachricht, die ihm Asterix und Obelix überbringen. Er kann es kaum erwarten, die Neuigkeiten seinen Gästen zu verkünden. Meine Freunde, nun sollt ihr sehen, wie der Zaubertrank unseres Druiden Miraculix wirkt. Zur Feier des Tages greifen wir das Römerlager Barbarorum an. Vor dem Essen, das macht Appetit. Ja! Ja. Sehr gut! Oh, ja! Ja. Ja. Aber komm nicht zu spät zurück! Römer können warten, Wildschweine nicht. Während sich gute Miene um die Wildschweine sorgt, machen sich die Römer im Lager Barbarorum angesichts des bevorstehenden Kampfes ganz andere Gedanken. Centurio Parvulus und seine Legionären schlottern vor Angst die Knie. Und dann sind da das große Monstrum und der kleine Bösewicht, randvoll mit Zaubertrank. Wenn die sehen, dass wir einen Gefangenen haben, werden sie womöglich wütend. Centurio Parvulus muss handeln. Entschlossen tritt er in das Zelt des Gefangenen. Hör zu, ich nehme dir die Ketten ab. So, und wenn sie dich erwischen, musst du ihnen sagen, versprich mir das, du bist allein entflohen. Frag mich bloß nicht, warum ich das mache. So, geh. Du bist frei. Mensch, los jetzt! Steh auf und geh! Du bist frei! Erst nach der Siesta. Was heißt nach der Siesta? Es ist spät, Römer. Wenn ich nicht jetzt Siesta halte, komme ich vor dem Schlafengehen nicht mehr dazu. Lässt du mich jetzt in Ruhe oder muss ich mich aufregen? Boah, gehst du jetzt oder nicht? Sie kommen, Mond Centurio, und bringen Freunde mit. Ihr könnt sie doch nicht gut warten lassen. Das Unterhaltungsprogramm ist ein voller Erfolg. Die Gallier und ihre Gäste amüsieren sich prächtig im Lager Barbarorum. Lediglich die Freude der Römer hält sich in Grenzen. Und auch der Gefangene fühlt sich durch den Lärm ein wenig in seinem Schlaf gestört. Wer oder was geht hier vor? Wer bist denn du? Du bist kein Römer. Ich spinne doch nicht. Man hat mich verbannt. Für heute Nacht bin ich als Gefangener in diesem Lager. Aber was den Schlaf angeht, scheint mein Begleitpersonal nicht die beste Wahl getroffen zu haben. Ein Gefangener? Ja, doch, ihr könnt uns deshalb nichts mehr tun. Wir sind schon am Boden zerstört. Diesmal haben wir euch aber reingelegt, was? Die Neuigkeit, dass sich ein Gefangener im Lager befindet, spricht sich unter den Dorfbewohnern und ihren Gästen schnell herum. Alle kommen herbei, um den Gefangenen zu bestaunen. Wie heißt du? Und warum wurdest du verbannt? Ich heiße Ossole Mirnix und bin aus Korsika. Was ist ein Korsika? Für den größten Teil der Menschheit ist Korsika die Heimat eines Kaisers, der ebenso wenig aus der Geschichte wegzudenken ist wie unser alter Freund Julius Caesar. Doch Korsika ist auch das Land, in dem es Blutrache gibt, die Siesta, politische Intrigen, aromatischen Käse, wilde Schweine, Esskastanien und alterslose Greise, die einfach nur zuschauen, wie die Zeit vergeht. Korsika ist aber noch mehr. Es gehört zu den bevorzugten Fleckchen Erde, die Eigenart, ja sogar Persönlichkeit besitzen, denen weder die Zeit noch die Menschen etwas anhaben können. Korsika ist eine der bezauberndsten Gegenden der Welt und trägt zu Recht den Namen Insel der Schönheit. Doch wozu diese Einleitung, wird man sich fragen. Weil die Korsen, denen man nachsagt, sie seien Individualisten von überschäumendem Temperament, doch gleichzeitig beherrscht und gelassen in ihrem Gehabe, gastfreundlich, ihren Freunden treu, heimatverbunden, redegewandt und mutig, noch eine andere Eigenschaft haben. Sie sind leicht beleidigt. Was Korsika ist? Korsika ist der Albtraum der Römer. Kapiert, Dicker? Ich bin kein Dicker und ich bin auch der Albtraum der Römer. Hey, du bist leicht beleidigt. Du gefällst mir. Also, Ossole, dir... Mir nix. Entschuldige vielmals. Also, Ossole, mir nix. Komm mit in unser Dorf und nimm an unserem Festmahl teil. Da kannst du uns dann alles erzählen. Gute Mienes Sorge um die Wildschweine war unbegründet. Nach der kurzen, aber nachhaltigen Rauferei sind die Gallier und ihre Freunde rechtzeitig aus dem Römerlager zurück, um sich in fröhlicher Runde dem Essen zuzuwenden. Nur einer rührt sein gebratenes Wildschwein nicht an. Magst du das Wildschwein nicht, Ossole Mirnix? Ich mag Wildschwein schon, aber ihr bietet es nur aus Mitgefühl an. Aber nie im Leben! Wenn du es nicht willst, ich nehm's dir gern ab. Ich hab dich beleidigt. Und du bist stolz. Stolz und empfindlich. Du gefällst mir, Kleiner. Daher esse ich jetzt das Wildschwein. Erst jetzt hat er mich beleidigt. Erzähl uns von deinem Land, Ossole Mirnix. Es ist eine römische Provinz. Sie wird von einem Gouverneur verwaltet, der jedes Mal für ein Jahr ernannt wird. Unter dem Vorwand der Steuererhebung plündert jeder Gouverneur innerhalb dieses Jahres unser Korsika aus. Da er sich nach seiner Rückkehr nach Rom bei Caesar lieb Kind machen will. Aber ich und meine Leute, wir holen alles wieder aus den Depots heraus, bevor der Prätor abreist. Bis heute konnte Caesar noch keine einzige Kastanie aus uns herausquetschen. Hey, ein ganzes Wildschwein für mich, aus Mitgefühl. Der gegenwärtige Gouverneur, der Prätor Crassus Vampus, ist der gierigste und grausamste von allen. Es gelang ihm, mich mit List und Tücke während meiner Siesta gefangen zu nehmen. Er verurteilte mich zur schlimmsten Strafe, zum Exil. Doch mit eurer Hilfe werde ich noch vor Ablösung des Prätors nach Korsika zurückkehren und alles zurückholen, was er gestohlen hat. Das würde ich ja gern sehen, wie du das machst mit den Römern. Ja, gut. Komm mit mir, Asterix und Schellix. Und wenn du wieder hier bist, kannst du deinen Freunden erzählen, wie sich das bei uns im schönsten Land der Welt abspielt. Einverstanden. Aber nicht gleich. Zuerst wird geschlafen. Lass dich umarmen, Kleiner. Im Ernst, du gefällst mir. Schön einverstanden. Morgen früh brechen Asterix und Obelix mit dir nach Korsika auf. Nach ihrer Heimkehr werden sie uns über dein Land und eure Methoden berichten. Als der neue Tag anbricht, treten die Gäste des Festmahls ihren Heimweg an. Auch Asterix und Obelix machen sich bereit für die Reise. Allerdings gibt es da noch ein paar Unstimmigkeiten. Und warum darf ich Idefix nicht mitnehmen? Das ist doch jedes Mal dasselbe, weil er zu klein ist. Darum. Wir suchen euch schon überall, Kinder. Es ist doch wohl besser, wenn ihr aufbrecht, bevor die Römer wieder da sind. Vergesst nicht, dass unser korsischer Freund gesucht wird. Hier, da hast du auch eine Flasche mit Zaubertrank. Oh, Solemirnix. Als kleines und sehr nützliches Geschenk zum Andenken an deinen Aufenthalt bei uns. Das Abschiedsgeschenk von Miraculix bringt Obelix auf eine interessante Idee. Da, ich habe für dich auch ein kleines und sehr nützliches Geschenk, O Solemirnix. Ein kleiner Hund. Ich mag kleine Hunde. Obelix, Obelix. Was denn? So hab ich weniger zu schleppen. Idefix ist in letzter Zeit ganz schön schwer geworden. Und du, Obelix, bist ein ganz schön Schlauer. Ja, so sind wir halt mal, Asterix und Schellix. Nach einer Reise quer durch das schöne Gallien erreichen Asterix, Obelix, Solemirnix und Idefix den Hafen von Massilia. Ich muss ein Schiff finden, das uns nach Korsika bringt. Ich habe hier Freunde, die mir helfen. Aber es ist wohl am besten, wenn ich allein zu ihnen gehe. Treffpunkt hier, in einer Stunde. Halt mir mal so lange den Hund, Obelix. Ich bin müde. Solemirnix tritt zielstrebig in eine der düsteren Hafenkneipen. Wortlos führt ihn der Wirt ins Hinterzimmer, wo sich beide stürmisch begrüßen. Oh, Solemirnix, ich werd verrückt vor Freude. Punchnix, dein Anblick macht mich jubeln. Reseda, bring Wein und Wurst, aber nicht von dem Zeug für Gäste. Ich dachte, du wärst im Exil. Nicht mehr. Treib mir ein Schiff auf, das mich rüberbringt. Nicht so einfach. Die Römer überwachen den Hafen. Doch, wart mal. Ich hab da ein paar Gäste, die sehen aus, als wären sie zu allem bereit. Zufällig sitzt in der Kneipe von Punchnix gerade ein uns nicht unbekannter Piratenkapitän mit seinen Männern. Wärst du bereit, heimlich Passagiere nach Korsika zu bringen? Der Preis spielt keine Rolle. Einverstanden mit dem Preis. Aber sie brauchen auch Gold für das Leben an Bord. Ich werde es ausrichten. Während Solemirnix zurückkehrt zu Asterix und Obelix, freut sich der Piratenkapitän über die getroffene Vereinbarung. Allerdings hat er vor, das Geschäft mit den Passagieren noch ein wenig zu erweitern. Passagiere mit Gold wie Heu. Auf offener See plündern wir sie aus und werfen sie ins Wasser. Neue Technik? Statt entern, entfernen. Als es Nacht wird, schleichen sich Asterix, Obelix und Solemirnix im Schutz der Dunkelheit zum Anlegeplatz des Piratenschiffs. Wer da? Vieni, vieni, vieni. Ei, ei, ei, ihr könnt an Bord. Komische Parole. Stimmt. Eure Kabine ist im Zwischendeck. Legt euch schlafen, wir legen sofort ab. Mitten in der Nacht verlässt das Piratenschiff den Hafen von Massilia und setzt Kurs auf die Insel Korsika. Wenig später schleichen der Kapitän und seine Männer, bis an die Zähne bewaffnet, hinunter ins Zwischendeck. So, Jungs, wir sind weit genug von der Küste weg. Gehen wir Taubenropfen im Schiff. Sie schlafen. Gut ausgeht. Captain! Oh, Captain! Was ist? Leise! Schaut nur! Die Gaga! Was? Erst im Schein der Fackel erkennen die Piraten, wen sie in der Dunkelheit als Passagiere an Bord gelassen haben. Ihre alten Bekannten, die Gallier. Mit seemännischer Routine und leise, sehr, sehr leise, lassen die Piraten das Beiboot zu Wasser, verlassen ihr Schiff und fliehen auf das offene Meer. Was am nächsten Morgen bei den Passagieren des Piratenschiffs zu einiger Verwunderung führt. Niemand da. Das Schiff ist verlassen. Poh, ist doch alles in Ordnung. So wie die Sonne steht, segeln wir in der richtigen Richtung. Aber ich hab Hunger. Kommt mit. Panschnix hat mir einen korsischen Käse eingepackt, bei dem euch die Augen übergehen werden. Asterix und Obelix folgen Ossolimirnix unter Deck und warten gespannt auf den angepriesenen Käse. Ossolimirnix hat nicht gelogen. Asterix und Obelix gehen tatsächlich die Augen über. Da riecht nur, Freunde. Ich muss mich hinlegen. Bleib doch! Dieser Duft, dieser hauchzarte Duft nach Thymian und Mandeln. Feigen und Kastanien. Und dieser Hauch von Kiefer, diese leichte Andeutung von Beifuß, diese Ahnung von Rosmarin und Lavendel. Ach, meine Freunde, dieser Duft. Das ist Korsika! Begeistert stürmt Ossolimirnix an Deck. Und tatsächlich, die Küste seiner Heimat ist nur noch ein paar Schwimmzüge entfernt. Korsika! Die Spinnen, die Korsen. Ach was, los hinterher! Riecht nur dieses Wasser. Schnuppert diesen Duft von Langusten, Segeln und Heuschreckenkrebsen. Ich finde eher, dass es nach Römern riecht. Ist das da drüben nicht ein befestigtes Lager? Doch, rings um die Insel gibt es solche Forts. Aber sobald die Römer ins Innere vordringen wollen, stoßen sie auf Schwierigkeiten. Kein Grund zur Beunruhigung. Die Römer, die man zu uns schickt, sind fast lauter Waschlappen. Strafversetzt. Nur in Aleria hat der Prätor ein paar Elite-Soldaten. Dieser Sand. Riecht nur diesen Sand. Ist es völlig ausgeschlossen, hier auch mal ein Wildschwein zu riechen? Du hast recht. Gehen wir in die Berge zu meinem Dorf. Doch die Ankunft unserer Freunde bleibt nicht geheim. Zwei der von Ossolimirnix so treffend beschriebenen Römer haben sie beobachtet. Hast du das gesehen? Das müssen wir sofort dem Centurio melden. Sachte, ganz sachte. Du bist neu hier, also sachte. Ich erklär's dir. Gegen den Diensteifer von Legionär Studicus helfen keine Erklärungen. Er stürmt ins Römerlager, um seinem Centurio Bericht zu erstatten. Ave Centurio! Wir haben drei Männer gesehen, die heimlich auf Korsika eingedrungen sind. Sie haben zu diesem Zweck ein Schiff verlassen. Schon länger her. Nicht länger als ein Fußmarsch von der kleinen Bucht hierher. Allerdings langsam. Meine Kallige sind eine Qual. In Ordnung. Sehen wir uns das Schiff mal an. Das Schiff? Aber ich dachte, die Männer, die... Studicus, du bist zwar der einzige Freiwillige in der Garnison, doch du tötest mir den Nerv. Wir wollen uns jetzt das Schiff anschauen und schreiben einen Bericht. Wenig begeistert, aus seiner Ruhe gerissen zu werden, macht sich der Centurio mit einigen Legionären auf den Weg zum Piratenschiff, um es zu inspizieren. Tatsächlich, das Schiff ist verlassen. Also gehen wir zurück und schreiben den Bericht. Centurio, da vorne ist ein Boot, voll mit Leuten. Ein Bericht nach dem anderen. Morgen kommen wir zurück und machen den Bericht über das Boot. Wenn es morgen noch da ist. Das Boot voll mit Leuten ist das Beiboot der Piraten. Nachdem die Römer die Inspektion beendet haben, kehren sie zurück auf ihr Schiff. Allerdings nicht ohne gewisse Sorgen, dass vielleicht doch noch ein paar Gallier an Bord sein könnten. Die Sorgen erweisen sich jedoch als unbegründet. Wir haben alles durchsucht. Keiner da. Aber von da unten kommt ein ganz komischer Geruch, wie von einem total vergammelten Käse. Freiwilliger Fotum! Na schön, ich hab verstanden. Dann sehe ich halt selbst nach. Der Piratenkapitän schnappt sich eine Fackel und geht unter Deck. Keine gute Idee, denn dort liegt noch immer der korsische Käse von Ossole Mirnix. Und dessen Ausdünstungen vertragen sich nicht mit offenem Feuer. Am Strand beobachten die Römer, wie das Schiff explodiert, auf dem sie gerade noch gewesen sind. Und auch, wie sich ein paar verkohlte Piraten an Land retten. Wir haben unsere Schuldigkeit getan. Wir können gehen. Gehen? Und das da alles? Was das alles? Ein Schiff kommt an, drei Typen hüpfen ins Wasser, das Schiff ist leer, es explodiert und andere Typen retten sich an Land. Ganz banal, das alles. Da lohnt sich nicht mal ein Bericht. Da habe ich aber was dagegen, Centurio. Wir müssen dem Prätor Cassius Vampus in Aleria Bescheid geben. Beim Jupiter und beim Merkur. Willst du unbedingt Ärger? Bitte sehr, ich gebe dir hiermit den Auftrag, diese Schwachköpfe nach Aleria zu führen. Während sich die Römer am Strand von Korsika vergnügen, sind Ossole Mirnix, Asterix und Obelix ins Innere der Insel weitergezogen. Nach dem Marsch durch einen steilen Bergwald erreichen sie das Dorf von Ossole Mirnix. Ihre Ankunft wird mit dem typischen Argwohn von den Dorfältesten zur Kenntnis genommen. Ist das nicht der kleine Ossole Mirnix, der auf dem Kontinent gewesen ist? Doch, aber ich hab gewusst, dass sie ihn nicht da behalten würden. Die anderen sind aber nicht von hier. Guck dir bloß mal den Hund an. Ja. Nicht viel größer als eine Drossel. Typischer Hund mit zu wenig Schlaf. Ossole Mirnix, unser Häuptling, da bist du ja wieder. Denn ich denke, dass wir schon Wahlen abhalten wollten, um einen neuen Häuptling zu haben. Die Urnen sind bereits gefüllt. Was? Die Urnen sind schon vor dem Wahltermin voll? Natürlich. Aber wir werfen sie ins Meer, ohne sie geöffnet zu haben. Und dann gewinnt der Stärkere. So ist es bei uns Brauch. Ich stelle euch hiermit Asterix, Obelix und Idefix vor. Sie sind mitgekommen, um mal zu sehen, wie man bei uns mit den Römern umgeht. Apropos, gerade habe ich eine Sau fertig gemacht. Kommt zum Essen! Zur großen Freude von Obelix gibt es endlich etwas zu essen. Doch im Haus von Wagonlix geht es nicht nur um korsische Wildschweingerichte. Also, wie ist die Lage? Die Lagerschuppen von Aleria sind angefüllt mit Beute aus den Raubzügen vom Prätor Crassus Vampus. Wir haben nur noch wenig Zeit. Er kehrt bald nach Rom zurück. Warum greift ihr nicht sofort an? Aleria ist gut befestigt. Wir müssen zunächst die Leute aus den anderen Dörfern zusammentrommeln. In dieser Angelegenheit war ich unterwegs, als ich im Dorf von Azurix geschnappt wurde. Azurix? Ach, die Sippe von Azurix und meine sind verfeindet. Aber trotzdem hätte ich mir nicht träumen lassen, dass mich Azurix an die Römer verkaufen würde. Es ist überhaupt nicht erwiesen, dass er es getan hat. Ach, die Azurix-Bande ist zu allem fähig. Warum sind die denn verfeindet? Das weiß keiner mehr so genau. Die Alten erzählen, dass der Großonkel von Osolemirnix ein Mädchen aus der Sippe von Psychotherapix geheiratet hat, in das jedoch ein angeheirateter Vetter des Großvaters von Azurix verliebt gewesen sein soll. Andere wieder behaupten, es sei wegen eines Esels, den der Urgroßvater von Azurix, dem Schwager des Busenfreundes von Osolemirnix, nicht bezahlen wollte, weil er angeblich hinkte. Der Esel, nicht der Schwager des Busenfreundes von Ostolemirnix. Jedenfalls ist die Sache ungeheuer ernst. Unterdessen ist Legionär Studicus in Aleria eingetroffen, um Prätor Crassus Vampus Bericht zu erstatten und die gefangenen Piraten vorzuführen. Ave, Prätor! Dieser Gefangene hier hat dir etwas zu sagen. Ich bin ein ehrbarer Seemann, der die Route Massilia Corsica befährt. Und ich habe 3 Passagiere gehabt, die urplötzlich verschwunden sind, nachdem sie mein Schiff mit einem furchtbar stinkenden Käse in die Luft gesprengt hatten. War das ein korsischer Käse? Jedenfalls war ein Passagier Korse. Er wurde Osoledirnix genannt. Mir nix? Ja, richtig. Nicht dir nix, sondern mir nix. Bei ihm waren 2 Gallier. Regelrechte Schrecken der Meere. Wo sind die hin? Ich hab gesehen, wie sie ins Landesinnere vorgedrungen sind. Richtung Gebirge. Wenn diese Leute vogelfrei sind, bitte ich um die Ehre, an der Jagd teilnehmen zu dürfen. Vogelfrei? Osolemirnix ist der allerschlimmste aller Banditen. Er will die Abgaben an Cäsar stehlen. Ich habe den Kerl verbannt. Wir müssen ihn zu fassen kriegen. Prätor, ich fasse ihn. Den Osolemirnix. Mir nix. Du bist neu hier. Ja, ich habe mich freiwillig nach Korsika gemeldet, weil ich dachte, hier wird man schneller befördert. Ist auch so. Hiermit ernenne ich dich zum Anführer der Patrouille, die den Banditen suchen geht. Sein Dorf ist das erste in dem kleinen Tal im Westen. Immer rechts halten. Ich brauche aber noch ein paar Leute. Kein Problem. Ich lasse zum Essen fassen blasen. Bestens. Die ersten 10 gehen als Freiwillige auf die Suche nach Osolemirnix. Glaubst du mir jetzt, du Trottel? Ich sagte dir doch, dass wir gerade erst vom Essen aufgestanden sind. Du hattest recht. Ich habe noch nicht mal ausgekaut. Ich bringe den Banditen her, mein Prätor. Ave. Vorwärts, Kameraden! Ich glaube ja nicht, dass du ihn anbringen wirst, armer Irrer. Aber die Beute muss ich dringend in Sicherheit bringen. Cäsar hat mich vorgewarnt. Wenn ich nicht genügend Beute nach Rom bringe, schickt er mich nach Gallien. Da soll ein Dorf sein, in dem sie noch schlimmer als die Korsen sind. Außerdem gibt's da nur Fisch, der auch nicht immer frisch ist, wie man sich erzählt. Kurze Zeit später haben Studicus und seine Patrouille das Dorf von Osolemirnix fast erreicht. Mit wenig Begeisterung schleppen sich die Legionäre einen steilen Bergpfad hinauf. Sieht so aus, als hätte er sich freiwillig nach Korsika gemeldet. Auf Weiher! Wir werden von einem Verrückten angeführt. Ich bin in Rom verurteilt worden. Man hat mich vor die Wahl gestellt, Zirkus oder Korsika. Aber du kennst ja die Armee. Wenn du dich für eine Sache entscheidest, geben sie dir mit Sicherheit die andere. Mich hat in Genua ein Optio zum Trinken verleitet. Nach dem Aufwachen war ich hier. Seitdem habe ich nie mehr was getrunken. Ein bisschen mehr Ruhe. Wir sollten die Banditen doch überraschen. Überraschen? Ha, dass ich nicht kichere. In der Tat ist es schwierig, sich an ein korsisches Dorf heranzuschleichen, ohne dabei bemerkt zu werden. Denn irgendwo in den Wäldern liegt bestimmt ein Korse und hält Siesta. Dank des ausgefeilten korsischen Nachrichtensystems, dessen Grundlage am Schwanz gezogene Esel und mit Kastanien beworfene Wildschweine bilden, ist überdies die schnelle Übermittlung hochpräziser Nachrichten möglich. Osolemirnix, gleich rückt eine Patrouille von 11 Römern an. Gut, wir schlagen uns in die Büsche. In die Büsche? Ja, und dann verirren sich die Römer darin. Ihr werdet sehen. Während Ossole Mirnix mit seinen gallischen Freunden in das buschige Strauchwerk der korsischen Berge verschwindet, erreichen Legionär Studicus und seine Patrouille endlich das Dorf. Fertig machen zum Festnehmen! Er erwartet uns nicht! Ganz bestimmt nicht! Seht ihr? Das Dorf ist ruhig! Wir fangen gleich da unten mit dem ersten Haus an! Schau an, Römer! Der erste ist sicher ein neuer. Er erinnert mich an Salamix, der vom Kastanienbaum runter direkt auf den Kopf gefallen ist. Ja, ja. Danach soll er in römische Dienste getreten sein. Mit der Zeit ist er so verblödet, dass man, noch bevor er was kapierte, sein Esel mit reifen Feigen hätte totwerfen können. Aufmachen! Ausgerechnet an die Haustür von Waggonlix klopft Legionär Studicus als erstes. Waggonlix Schwester Marmelada öffnet ihm. Im Namen des Prätors Crassus Vampus, des Stellvertreters Julius Caesars auf Korsika, muss ich eine Haussuchung machen. Was Legionär Studicus während seines kurzen Aufenthalts auf der schönsten Insel der Welt bisher noch nicht gelernt hat, sind die besonderen Sitten und Gebräuche im Umgang mit korsischen Frauen. Korsische Männer schätzen es nicht, wenn man mit ihren Frauen spricht, sie anlächelt oder auch nur anblickt. Hält man sich nicht an diese Sitten, kann es unangenehme Folgen haben. Geh zurück ins Haus, Marmelada. Ja, also, ich sagte Ave und dass ich im Namen von Prätor Crassus Vampus, Stellvertreter Julius Caesars auf Korsika... Du hast meine Schwester angesprochen. Ach, ich wusste nicht... Ich mag es nicht, dass man meine Schwester anspricht. Aber eure Schwester ist für mich uninteressant. Ich wollte nur... Was? Ach, sie gefällt dir nicht, meine Schwester. Ja, aber doch, sie gefällt mir, natürlich. Aha! Meine Schwester gefällt dir also. Haltet mich oder ich bring den Kerl um. Ihn und seine Schwachköpfe. Wir gehen ja schon. Wir sind schon weg. Sieh mal einer an. Sie sind länger geblieben, als ich dachte. Die haben aber Glück gehabt. Es sind noch genauso viele wie vorher. So schnell sie ihre Beine tragen, rennen Studicus und seine Legionäre fort. Erst in sicherer Entfernung zum Dorf machen sie Halt. Ach, mach dir nichts draus. Der Bandit hat sich bestimmt sowieso schon in die Büsche geschlagen. In die Büsche? Warum hast du das nicht schon früher gesagt? Wir durchsuchen das Dickicht. Den Buschwald durchwühlen? Der ist genauso verrückt wie Salamix. Wer desertiert, bekommt, was er verdient. Was verdient denn so ein Deserteur? Ja. Das Standgericht! Studicus führt seine Patrouille mitten in das undurchdringliche Buschdickicht von Korsika, das für jeden Fremden das reinste Labyrinth ist. Die Einheimischen dagegen kennen den Buschwald wie ihre Westentasche. Wie findest du dich hier überhaupt zurecht, Ossole Mirnix? Aber sehr gut, Asterix. Ich ließ euch nur einen kleinen Umweg machen, denn ich suchte... da ist er ja, der Sesterz. Den habe ich letztes Mal hier verloren. Obelix, geh nicht zu weit weg. Es ist wegen Idefix, gerade war er noch da. Idefix! Ossole Mirnix, Obelix hat Idefix verloren. Macht nichts, wir gehen einfach den gleichen Weg zurück. Wo sind denn unsere Spuren? Habt ihr es gehört? Stimmen. Wir sind auf dem rechten Pfad. Studicus, raschel nicht so. Habt ihr zufällig Idefix gesehen? Idefix? Wer ist denn das? Asterix! Da ist jemand, der Idefix nicht kennt. Was hast du da getrunken, Asterix? Ein bisschen Zaubertrank, Ossole Mirnix. Wo sind Sie, Obelix? Ich hab einen Asterix! Ich auch! Vom Jupiter! Du. Nach einer kurzen, aber intensiven Begegnung von Römern und Galliern im korsischen Dickicht kommt es zu einem glücklichen Ende für fast alle Beteiligten. Aua! Da ist mein Idefix! Auf, Freunde! Mir nach! Du, wir gehen zurück, erstatten dem Prätor Bericht und kehren mit Verstärkung zur Festnahme der Banditen wieder. Oh, oh, du bist ja so blöd. Wir müssen zuerst mal den Weg zurückfinden. Oh, wir fassen uns einfach an den Händen, ja, Kinder? Ja, eine Römerstraße. Ein Kaiserreich für eine Römerstraße. Ursule Mirnix, Asterix und Obelix finden Unterschlupf in einer geheimen Höhle am Rande des Buschwaldes und warten dort auf die Vertreter der anderen korsischen Sippen, um den Angriff auf Aleria zu besprechen. Währenddessen schmiedet Prätor Crassus Vampus in seinem Palast finstere Pläne. Er hat einen ganz besonderen Untergebenen zu sich befohlen. Die Tatsache, dass du der einzige Legionär aus Korsika bist, empfiehlt dich für diese heikle Mission. Wenn du deine Sache gut machst, Salamix, wirst du es nicht zu bereuen haben. Oh, oh ja? Die Korsen werden Aleria angreifen, um die Lagerhäuser zu plündern. Oh ja? Also, aber ganz unter uns. Du wirst alles aus den Schuppen abtransportieren und auf die große Galeere verfrachten, die im Hafen liegt. Die große Galeere? Oh, oh ja. Du wirst die korsischen Gefangenen zu Hilfe nehmen, die die Römerstraße bauen. Die Römerstraße? Oh, oh ja. Zum Lohn für ihre Arbeit werden die Gefangenen freigelassen. Aber Achtung, die Garnison darf davon nichts spitz kriegen. Oh, oh nein? Nein. Denn so wie das Schiff voll ist, gehen wir an Bord und verlassen Korsika. Die Garnison kann dann die leeren Depots verteidigen. Es muss die ganze Nacht durchgearbeitet werden. Verstanden? Oh, oh, oh nein, nein, oh nein, nein, nein. Also gut, gehorch mir und dann wirst du mit mir nach Rom fahren. Dort bekommst du Geld und Ehre. Oh, oh ja. Als es Nacht wird, trifft Prätor Crassus Vampus im Hafen von Aleria höchstpersönlich die letzten Vorbereitungen für seine heimliche Flucht. Für seinen Plan konnte er weitere Verbündete finden, die Piraten mitsamt ihrem Kapitän, dem Vampus letzte Anweisungen gibt. Und sobald das Schiff geladen hat, nimmst du Kurs auf Rom. Ich werde an Bord sein, ebenso Salamix, den wir während der Überfahrt verschwinden lassen. Das muss alles heute Nacht passieren. Die Garnison darf nicht wissen, dass ich verschwinde. Sie wird kämpfen und mir so die Flucht ermöglichen. Also, es ist versprochen? Hinterher gebt ihr uns das Schiff und schenkt uns die Freiheit? Wie kommst du überhaupt dazu, an meiner Redlichkeit zu zweifeln? Und so beginnen die korsischen Gefangenen unter dem Kommando von Salamix damit, die kostbaren Waren aus den Lagerhallen in die Galeere zu verladen. Allerdings arbeiten sie langsam, sehr, sehr langsam. Mehr als eine faustgroße Amphore pro Gang wollen sich die Gefangenen nicht zumuten. Aber in diesem Tempo dauert das ja Jahre. Und wegen der Garnison müssen wir die Arbeit bei Tagesbeginn unterbrechen. Nur nicht hetzen, Kinder. Wie ihr hört, haben wir Jahre zur Verfügung, um die Arbeit zu machen. Und am Tag darf gar nichts gemacht werden. Ich habe einen Vetter, der auch so einen Job hat. Bei der Verwaltung in Massilia. Wesentlich erfolgreicher als das heimliche Beladen der Galeere des Prätors waren die Gespräche von Ursule Mirnix und den anderen korsischen Sippenführern. Bei Tagesanbruch strömen die Korsen aus den Dörfern, von den Bergen, aus dem Unterholz, von überall her in die weite Ebene von Aleria. Stolz beobachtet Ursule Mirnix mit seinen gallischen Freunden das Spektakel. Oha, das sind aber viele. Ja, das ist unsere große Armee. Alle sind sie da, meine Kameraden. Oh, seht mal da vorne die Kolonne, die mit Verspätung anrückt. Austerlix, ihr Chef wurde von der Sonne geweckt. In Aleria selbst ahnt man unterdessen noch nichts von dem Sturm, der sich vor den Toren der Stadt zusammenbraut. Gelassen gehen die Legionäre ihrer täglichen Arbeit nach. Na, Salamix, geht's zum Dienst? Oh! Oh nein, ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Du? Du hast gearbeitet? Die ganze Nacht? Was, wenn man fragen darf? Oh, oh nein! Der Prätor hat mir untersagt, euch zu sagen, dass wir die Depots räumen. Wie? Der Prätor lässt heimlich die Schuppen leeren? Er hat die Absicht, sich abzusetzen und uns hier allein zu lassen? Wer hat euch gesagt, dass wir alles auf eine Galeere verladen, bevor die Korsen angreifen? Raus mit der Sprache! Wer hat's gesagt? Die Neuigkeit spricht sich in der Garnison schnell herum. Es dauert nicht lange, bis sich vor dem Palast des Prätors eine wütende Menge römischer Legionäre versammelt. Wir verlangen, den Prätor Crassus Vampus zu sehen. Warum macht ihr solchen Lärm beim Jupiter? Du lässt die Lagerhäuser leeren. Du willst uns den Korsen preisgeben. Sie werden uns angreifen. Wer sagt denn sowas? Ja, das wüsste ich auch zu gern. Vielleicht der Kapitän von der Galeere, auf der wir verduften wollten, der... Halt's Maul! Meine Lieben, die Korsen werden nicht angreifen. Ihr werdet doch nicht glauben, was die Spatzen von den Dächern pfeifen. Dabei wäre es durchaus angebracht, den Spatzen zu glauben, denn vor den Toren von Aleria hat sich inzwischen eine riesige Korsenarmee versammelt. Nun werdet ihr sehen, wie wir das machen mit den Römern, Asterix. Vorwärts! Nicht so schnell! Azurix! Oh ja, Azurix! Mit welchem Recht übernimmst du hier das Kommando? Man kommandiert nämlich nicht mehr, wenn man sich wie eine Drossel von den Römern fangen lässt. Du hast mich verkauft. Sag das nochmal. Erledig das doch später. Die Römer gehen vor. Ich kämpfe aber nicht unter dem Oberbefehl einer Drossel. Sag das nochmal. Während die korsische Armee durch ein kleines Führungsproblem aufgehalten wird, nehmen Asterix und Obelix die Sache in die Hand. Gehen wir? Gehen wir! Inzwischen hat man auch in Aleria mitbekommen, dass sich vor der Stadt etwas zusammenbraut. Alarm! Alarm! Die Korsen! Ein Haufen Korsen! Direkt vor der Stadt! Schau! Schau! Sagtest du nicht, die Korsen würden nicht angreifen? Das besprechen wir später. Wir müssen einen Ausfall machen, bevor sie einfallen. Genau, aber du gehst mit uns. Was? Aber wir wollen sicher gehen, dass du bis zum Ende der Schlacht da bist. Das ist offener Aufruhr. Ihr könnt doch euren Chef nicht zwingen, euch voranzugehen. Es wird aber auch wirklich Zeit, dass der Kampf beginnt. Die Dorfältesten, die mitgekommen sind, um sich das Spektakel anzuschauen, sind bereits ziemlich ungehalten über die Verzögerung. Immer das Gleiche. Das fängt aber auch nie pünktlich an. Ich erinnere mich an die Zeit, als es pausenlos durchging. Ach, ich wusste gar nicht, dass der Prätor auch mitspielt. In voller Kampfausrüstung marschieren die römischen Legionäre vor die Tore Alerias. Ihnen vorangeht, wenn auch nicht ganz freiwillig, Prätor Crassus Vampus. Ihn trifft der erste Schlag von Asterix. Yes! Dass sich die Gallier mit ihren Legionären vergnügen, gefällt dem Korsen überhaupt nicht. Schließlich sind sie hergekommen, um sie selbst zu verprügeln. Wenn ihnen doch nur die Fehde zwischen Osolemirnix und Azurix nicht im Wege wäre. Ich hab die beiden mitgebracht, um ihnen zu zeigen, wozu wir hier imstande sind. Und jetzt zeigen sie es uns. Ausgerechnet welche vom Kontinent. Gehen wir! Das andere klären wir später! Ja. Ah, da kommen sie endlich! Ah, diesen Jungs geht einfach jeder Sinn für Pünktlichkeit ab. Ist das nicht der kleine Salamix, der vor den anderen herstürmt? Oh doch, ich habe den Eindruck, dass er immer noch nichts im Kopf hat. Nicht unwahrscheinlich, denn sonst würde Salamix wohl nicht ausgerechnet auf Asterix zurennen. Yeah! Asterix versetzt ihm einen gewaltigen Hieb. Salamix wirbelt durch die Luft und landet vor den Füßen eines korsischen Kämpfers äußerst unsanft auf seinem Kopf. Wie? Wo? Was bin ich? Du bist ein Abtrünniger! Ein Abtrünniger? Ich? Sag das nochmal! Offenbar hat der Schlag auf den Kopf Salamix wieder in den Korsen verwandelt, der er vor seinem Fall vom Kastanienbaum einmal war. Haut euch nachher! Die Schlacht geht vor! Schlacht? Wer gegen wen? Wir gegen die Römer natürlich! Gegen die Römer? Zum Angriff! Nanu, der kleine Salamix kommt zurück. Erstaunen die römischen Kameraden aber, was? Nein! Das haut sie sogar um! Ist das da vorne nicht der kleine Mineralogix, der da gerade die beiden Römer vertrimmt? Aber ja, es ist der kleine Mineralogix. Der hat doch, glaube ich, die kleine Desiderita geheiratet. Die Schwester von Makaronix? Der im Moment zusammen mit Habenix den Palast des Prätors demoliert. Habenix? Der ist doch der Vetter von Paläontologix, der dort die vier Römer mit dem Schwert jagt? Aber nein! Paläontologix, der ist der Vetter von Apatix. Ach ja, der gerade die dicke Säule auf ein Römertröpfchen niederlässt. Genau. Also, wenn diese Familientreffen nicht wären, würde man sich ja überhaupt nicht mehr sehen. Langsam neigt sich die Schlacht ihrem Ende zu. Die Römer sind vernichtend geschlagen. Aber einer von ihnen scheint sich heimlich still und leise vom Schlachtfeld davongestohlen zu haben. Hast du was verloren, O Solymienix? Den Prätor Crassus Vampus. Ich habe ein Wörtchen mit ihm zu reden. Ich weiß, wo er ist. Mir fällt gerade ein, dass er vorhatte, auf einer Galeere zu fliehen. Führ uns hin. Obelix und ich bringen ihn wieder her. Oh ja, auf Schiffen sind wir besonders gut. An Bord der Galeere erläutert der Piratenkapitän unterdessen seinen Männern, wie er sich die anstehende Überfahrt vorstellt. Und unterwegs lassen wir dann die Römer über Bord gehen und segeln allein mit der Beute weiter. Leinen los! Nicht so hastig! Doch, schnell, schnell, die Leinen! Zuallererst, wo ist die versprochene Beute? Bis jetzt ist nur eine kleine Amphore an Bord. Kapitän! Da, schaut! Die Gacke! Leinen los! Schnell! Leinen los! Hab ich doch gesagt! Leinen los! Nach wenigen Minuten außergewöhnlicher Heftigkeit sinkt die prachtvolle Galeere des Prätors auf den Grund des Hafens von Aleria. Der Prätor selbst hingegen wird von Asterix und Obelix zurück an Land gebracht, wo O Solymienix und die Armee der Korsen auf ihn warten. Prätor, wir lassen dich und deinen Mann am Leben. Schon damit ihr Cäsar erzählen könnt, was ihr hier erlebt habt. Wir holen uns aus deinen Depots alles zurück, was du uns gestohlen hast. Das soll deinem Herrn und Meister eine Lehre sein. Julius Cäsar wird sich rächen. Sag Cäsar, dass er, egal was er anstreben mag, nie, nie Kaiser wird. Denn ein Kaiser, den die Korsen akzeptieren, muss Korse sein. Geh! Ja! Hurra! Und jetzt zu unserer Aussprache, O Solymienix. Azurix? Warum beschuldigst du mich? Ich hätte dich an die Römer verkauft. Du hast als Einziger gewusst, dass ich in dein Dorf komme. Und die Römer sind auch gekommen, während meiner Siesta. Wir haben nicht gewusst, dass sie kommen. Wir haben die Zeit deiner Siesta benutzt, Vetter Galgenstrix Essen zu bringen, der sich wegen der Geschichte mit der Großtante von Allestrix schon seit 30 Jahren im Buschholz versteckt. Ich erinnere mich, der dicke Prätor wurde nicht von Azurix benachrichtigt, O Solymienix. Er war nur sowieso gerade dabei, dich zu verfolgen. Und dann hat er die Abwesenheit von Azurix und seinen Leuten zu deiner Festnahme genutzt. Ja, möglich. Aber dann bleibt immer noch die Sache mit deinem Urgroßvater, der den Esel nicht bezahlen wollte, der... Aufhören! Aufhören mit den alten Geschichten! Ihr habt gemeinsam gegen eure Unterdrücker gekämpft und werdet es weiter tun müssen, damit ihr frei bleibt. Also gebt euch die Hand. Ja! Wie die Gallier feiern auch die Korsen ihre gewonnene Schlacht mit einem Festmahl, bei dem es reichlich Wein und Wildschwein gibt. Gallier, wir sind glücklich, eure Gastgeber gewesen sein zu dürfen. Umso mehr, als es euch gelungen ist, ein wahres Wunder zu vollbringen. Denn die Römer zu schlagen ist nichts Besonderes. Aber zwei Sippen miteinander zu versöhnen, das ist wunderbar. Diese unnötigen Streitereien wird es auf Korsika nicht mehr geben. Na, umso besser. Und nun, O Solemnix, machen wir uns auf den Heimweg. Was für ein Geschenk würdet ihr gern als Andenken mitnehmen? Diesen entzückenden kleinen Hund, bitte. Während sich unsere Gallier auf den Rückweg machen, kehrt auf Korsika langsam wieder die Normalität ein. Vetter Allestrix und ich wüssten gar zu gern, wo dein Vetter Galgenstrix ist, Azurix. Wir haben mit ihm zu reden. Sag ich nicht, habe nix. Das wird dir noch leid tun, Azurix. Es bleibt anzumerken, dass infolge dieser reichlich verwickelten Angelegenheiten einer der Nachfahren der Sippe Azurix erst letztes Jahr von der korsischen Gendarmerie gefasst wurde. Er hatte sich im Strauchwerk hinter einem Motel versteckt. Nach einer Rückreise ohne nennenswerte Zwischenfälle treffen Asterix und Obelix bald wieder in ihrem Dorf ein. Da sind sie! Sie sind wieder da! Na, Kinder, war's schön da unten? Doch, sehr schön. Da gibt's einfach alles. Berge, Wälder, Wildbäche, Büsche und seit unserem Aufenthalt auch ein paar sehenswerte römische Ruinen. Wie immer liefert die Rückkehr unserer Freunde auch diesmal den Anlass für ein wunderbares Gelage unter den Sternen. Bei näherem Hinsehen kann man feststellen, dass jede ihrer Expeditionen eine Bereicherung bringt, da sich die Reisenden jedes Mal einige der angenehmsten Bräuche des Gastlandes zu eigen machen. Wo ist Idefix? Der hält Fiesta!